Als Ministerpräsident Stefan Weil am Mittag zum Tatort eilt, ist er um deutliche Worte nicht verlegen. Der oder die Täter hätten den Tod der Bewohner bewusst in Kauf genommen. Wir sind hier mit knapper Not in Salzhemmendorf dem Tod und den Verletzungen vieler Menschen entgangen. Das war hier versuchter Mord, um die Dinge klar beim Namen zu nennen. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte in der Nacht einen Brandsatz in den Raum eines ehemaligen Schulgebäudes geworfen, das rund 40 Flüchtlingen als Unterkunft dient. Eine Matratze und ein Teppich gingen in Flammen auf. Die dort lebende Mutter und ihre drei Kinder blieben unverletzt, weil sie zufällig nicht in diesem Zimmer, sondern im Nebenraum schliefen. Nach schwerer Gewalterfahrung sei die Familie aus dem afrikanischen Simbabwe nach Deutschland geflüchtet, bemerkt der Ministerpräsident, der sichtlich erschüttert versucht, Trost zu spenden. Ich empfinde es als tief beschämt, dass bei uns in Deutschland eine solche Familie ein weiteres Mal Gewalterfahrung machen muss. Und ich wünsche mir sehr, dass überall bei uns in Niedersachsen die aufrechten Demokraten aufmerksam sind, aufstehen, sich wehren schon bei den leisesten Anzeichen von Ausländerfeindlichkeit. Mit dem Brandanschlag auf ein bewohntes Flüchtlingsheim sieht SPD-Generalsekretärin Jasmin Fahidi eine weitere Grenze überschritten. Die Rechtsradikalen gingen damit zum offenen Terrorismus über, sagte Fahidi in Berlin. Unterdessen ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung. Eine 30-köpfige Sonderkommission sichert Spuren, befragt Augenzeugen. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter gibt es nach Behördenangaben bislang aber noch nicht. In der 10.000-Seelen-Gemeinde im Weserbergland habe nichts darauf hingedeutet, dass Vergleichbares hätte geschehen können. Auch von einer rechtsextremen Szene sei nichts bekannt, sagen Nachbarn wie Dietmar Müller. Er steht neben dem im Wind flatternden Absperrband, kopfschüttelnd. Es wurde ein runder Tisch ins Leben gerufen, die Kirchengemeinde. Wir haben hier seit Jahren schon die Bürgerhilfe. Das hat alles stattgefunden, auch Strategien. Worauf wollen wir achten bei der Integration? Ja, es ist Fassungslosigkeit. Es sind Fragen da, wie kommen Leute zu sowas, wer tut sowas, wo ist das Motiv und vor allen Dingen, wo ist die Hemmschwelle geblieben? Das ist eine Wohnung einer Mutter mit drei Kindern gewesen. Chuck Bartels, Landrat in Hameln-Pyrmont, hat gemeinsam mit dem Bürgermeister und mit Landespolitikern aller Couleur zu einer Solidaritätskundgebung am Abend in Salzhemmendorf aufgerufen. Wir haben kein Problem mit der Unterbringung von Flüchtlingen. Wir bekommen das gut hin. Wir haben eine enorme Hilfsbereitschaft im gesamten Landkreis und wir vermuten fast, dass es so ist, dass jemand gezielt versucht, dieses heile Bild zu zerstören, aber das lassen wir uns nicht gefallen. Stolz seien sie hier auf das gute Miteinander, auf die gelebte Willkommenskultur. Das wolle man sich von mörderischen Eiferern nicht kaputt machen lassen.